Ich hab noch den Geruch im Bart von deiner feuchten Gier. Dabei ist das schon lange her, jetzt nachmittags um vier. Auch deine Brüste spür ich noch in meinen Händen ruhen, die längst auf einer Tastatur etwas ganz anderes tun. Selbst deine Küsse schmecke ich jetzt noch in meinem Mund. Dabei gab der Kantinenfraß mir dazu keinen Grund. Dein Haar, das Rote, sehe ich, wenn ich die Augen schließe. Im Nachhinein jetzt noch einmal den Augenblick genieße. Ich hab noch den Geruch im Bart, jetzt nachmittags um vier. Und in Gedanken bin ich längst schon wieder ganz bei dir.